Wer der Erste war, wusste schon bald keiner mehr, doch wahrscheinlich der bucklige Handelsvertreter, der mitten am Tag seine Kleider zerriss, als die schwarz-weiß gestreifte Tarantel ihn biss. Er hüpfte und tanzte die Straße entlang, wobei er mit Hüfte und Armen schwank. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, da dumm, und bei 30 dann einmal im Kreise herum. So tanzt man seit jeher die Tarantella, die Tarantella, die Tarantella. So tanzt man seit jeher die Tarantella, die Tarantella. Der Bucklige biss einer Hausfrau ins Knie, als sie an der Haustür "Ich kaufe nichts" schrie. Und die Frau hieb die Zähne in ihren Mann, als er neben ihr lag und zu schnarchen begann. Und der Mann schlüpfte diesmal am anderen Tag nicht dem Chef ins Gesäß, sondern schnappte danach. Und der Chef fuhr mit gläsernem Spinnenblick seiner Ehefrau, während sie schlief, ins Genick. Beim Leichenschmaus tanzte man die Tarantella, die Tarantella, die Tarantella. Beim Leichenschmaus tanzte man die Tarantella, die Tarantella. Die Frau verbrannte bis auf ihr Gebiss, dass der Feuerbestatter gleich mitgehen hieß. Er brach der Prothese die Goldzähne aus und trug sie in städtische Pfandleier aus. Der Pfandleier, der sie recht schmuddelig fand, zerschnitt sich beim Säubern an ihnen die Hand. Und er ließ sich dann abends beim Skatspielen gehen, da war's um den Finger des Kiebitz geschehen. Der tanzte besessen die Tarantella, die Tarantella, die Tarantella. Der tanzte besessen die Tarantella, die Tarantella. Und er riss dann am Sonntag beim Meisterschaftsspiel, als sein Tor gegen die schwarze Vereinsmannschaft fiel, dem jubelnden Sportsfreund vom weißen Verein, der vor Freude hochsprang, ein Stück Fleisch aus dem Bein. Und der fiel dann gleich über den Nebenmann her, und da wartete keiner der Sportsfreunde mehr. Ob schwarz oder weiß, wurde bald einerlei bei der schwarz-weiß gestreiften Tarantelei. Man tanzte verbissen die Tarantella, die Tarantella, die Tarantella. Man tanzte verbissen die Tarantella, die Tarantella. Von da an fehlt jede vereinzelte Spur, Historiker, die berichten uns nur: ein schwarz-weiß gestreiftes Tarantel-Insekt, so groß wie ein Fußballplatz, tanzte direkt zur Stadt hinaus weiter und bis an den Rand jenes Kraters, der einmal beim Planspiel entstand. Aber 8000 klaffte der Sturz währte lang, und so hörte man lange noch den Gesang. Jetzt tanzen wir wieder die Tarantella, die Tarantella, die Tarantella. Jetzt tanzen wir wieder die Tarantella, die Tarantella. Nach 12 Lichtjahren fand dort ein Hirte im Gras seinen Schneidezahn, der eine Elle maß. Er schnitzte sich gleich eine Flöte damit, die ihm beim Flöten die Lippen zerschnitt. Er hüpfte zur Stadt hinein, tanzte und sprang, wobei er mit Hüfte und Armen schwank. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, na dumm, und bei 30 dann einmal im Kreise herum.